24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Krippenspiel aus der Grafschaft Glatz. Erzähler, gelesen von Julia Niedermeier. Wirt, gelesen von Karlsson. Haushalter, gelesen von Martin Harbecke. Josef, gelesen von Klaus N. Maria, gelesen von Keltoy. Engel, gelesen von Cyamis. Erster Hirte, gelesen von Hokuspokus. Steffen, der zweite Hirt, gelesen von Abai. Hirte 3, gelesen von Bernd Ungerer. Der Wirt tritt auf in grünen Hosen, einer roten Bortenweste, einen Hut mit Goldborten auf dem Kopfe. Guten Abend zu wünschen, ich bin bereit, weil jetzo kommt die Adventzeit. Bei braven Gästen lass ich mich sehen, drum tut der Haushalter mit mir eingehen. Der Haushälter tritt auf. Dem Wirte gleich gekleidet, bis auf Silberborten statt der Goldborten. Haushalter, ich sag dir's zu jeder Zeit, die Tafel soll gleich sein bereit. Haushalter. Ja, ja, mein Herr, es ist ganz recht. Sie sind mein Herr und ich der Knecht. Wir haben beide Geld und Gut und tragen beide einen Bortenhut. Es klopft. Der Haushalter sagt seinem Herrn etwas ins Ohr. Wie ich von meinem Haushalter vernommen, so sollen Kaiser und König reinkommen. So will ich lassen die Tafel bereiten, weil es geschieht zu späten Zeiten. Der heilige Josef, im Pelz, einen Stock in der Hand, singt. Ein schönen guten Abend geb euch Gott. Ich komm herein ganz abends spät beim Abendschein. Ich komme mit Maria und dem Kindelein. Ich wollt euch ganz demütig bitten, weil meine Glieder vor Kälte zittern und draußen geht ein rauer Wind. Ich wollte bitten, dass ihr mich lasset eintreten mit Maria und dem Kind. Na, wart, Alter, ich werde erst zu meinem Herrn gehen. Zum Wirt. Herr, hier ist ein alter Mann, der will von uns eine Nachtherberg han. Wie ich aber an ihm sehen kann, ist er ganz ein schlechter Mann. Was? Das wären Possen. Bleibt ihr draußen auf der Gossen. Große Herrn und Kavalier, solche Herrn kehren ein bei mir, denn bei uns gibt's gut Wein und Bier. Ach, mein liebster Herr und Freund, ich wollte bitten, Sie wollten mir's nicht übel deuten, meine Bitte nicht versagen und mein Gewehr nicht abschlagen. Um eine Nachtherberge will ich bitten, weil meine Glieder tun vor Kälte zittern. Und draußen geht ein rauer Wind. Ich wollte bitten, dass Sie mich lassen eintreten mit Maria und dem Kind. Maria tritt auf, in blauem, altmodischem Kleide, weißer Schürze und Haube, mit herabhängendem Schleier. Sie trägt eine Holz- oder Wachspuppe. Josef zu Maria. Ach, liebste Maria, tritt herein. Keine Herberg kann ich nicht bringen ein, weil draußen weht ein rauer Wind. So wollen wir doch einkehren mit dem lieben Kind. Maria singt. Einen schönen guten Abend geb euch Gott. Ich komm herein ganz abends Sport beim Abendschein, und ich trag das neugeborene Kindelein. Josef, liebster Josef mein, hilf uns wiegen das kleine Kindelein. Josef nimmt das Kind und legt es in eine Wiege. Wie soll ich denn das Kindler wiege? Kann kaum mein krumme Buckel biege. Drut drei, hei hei, liebs Kindler, schlafock ei. Alle singen. Lasst uns das Kindlein wiegen, das Herz zum Krippelein biegen. Lasst uns den Geist erfreuen, das Kindlein benedein. O Jesulein süß, o Jesulein süß. Lasst uns dem Kindlein neigen, ihm lieb und Dienst erweisen. Lasst uns doch jubilieren und geistlich triumphieren. O Jesulein süß, o Jesulein süß. Lasst uns dem Kindlein singen, ihm unser Opfer bringen, ihm alle Ehre erweisen, mit Loben und mit Preisen. O Jesulein süß, o Jesulein süß. Lasst uns seine Hände und Füße, sein feuriges Herzlein grüßen und ihn demütiglich ehren als unseren Gott und Herrn. O Jesulein süß, o Jesulein süß. Lass unser Stimmen erschallen, es wird dem Kindl gefallen. Lass ihm ein Freudlein machen, das Kindlein wird eins lachen. O Jesulein süß, o Jesulein süß. Maria singt. Josef, liebster Josef mein, wo werden wir hinterkehren ein? Ha ha, ha ha hein, kehren ein. Jungfrau, liebste Jungfrau mein, ich weiß ein altes Stallelein, das wird wohl unser Herberg sein. Ha ha, ha ha hein, Herberg sein. Josef, liebster Josef mein, was wird des Kindes Wieglein sein? Ha ha, ha ha hein, Wieglein sein. Jungfrau, liebste Jungfrau mein, ich weiß ein altes Krippelein, das wird des Kindleins Wiegelein sein. Ha ha, ha ha hein, Wiegelein sein. Josef, liebster Josef mein, was wird des Kindes Windlein sein? Ha ha, ha ha hein, Windlein sein. Jungfrau, liebste Jungfrau mein, ich weiß ein altes Hemdelein, das wird des Kindleins Windlein sein. Ha ha, ha ha hein, Windlein sein. Josef, liebster Josef mein, wo werden wir hinterkehren ein? Ha ha, ha ha hein, kehren ein. Jungfrau, liebste Jungfrau mein, im Himmel werden wir kehren ein. Ha ha, ha ha hein, kehren ein. Josef, liebster Josef mein, der Engel wird unser Begleiter sein. Ha ha, ha ha hein, Begleiter sein. Die Hirten liegen auf der Erde und schlafen. Die Engel singen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ihr Hirten, steht auf und schlafet nicht. Hört ihr nicht die Engel singen, wie sie in den Lüften schwingen? Sie singen immer Gloria, Gloria in excelsis Deo. Erster Hirt. Bruder Stepha, hirst du nicht, was der Engel sorte? Steffen. Was sorte denn? A sorte, es wär a Kind geboren. Hm? Kind erfroren? Hm, du aaler Esel, Kind geboren. Hm, der Engel sorte. Was? Du hast der Strumpf verloren? Ich schläg mich auf die Seite, ich schuck a bissel nei. Do sorg ich zwei urle Leute, a herzlich Kind dabei. Ich duchte bei men Sinner, dors Kindler stint ma Ohr. Wann ich dors Kind gewinner, ich wog der Lammler dor. Die Hirten pochen während des Gesanges mit ihren Stöcken, die mit Glöckchen und Meien geziert sind, auf die Erde. Ju, ich gleb das, ich geb a zwei. Dritter. Oh, ich geb a drei. Nu, Bruder Stepha, was meinst du denn? Ma möchte dem Kindler ans Ditter. Du dummer Socker, wir waren doch nicht das Kind gar der Schrocker, wir wären wohl ein Singer. Na, stimm Ohr, Orla, na. Steffen singt. Wie ich bei meiner Schor verwocht und mir der Engel die Botschaft bracht. Ho, ha, ho, da war ich so froh. Bruder Stepha, ma möchte wohl dem Kindler was schenker. Nu, da gehen wir wohl hin? Geh du ock erster. Nu, guck ock. Die Hirten treten näher. Sie haben umgekehrte Pelze an, Pelzmützen auf und Stricke als Gürtel um den Leib gebunden. Der erste trägt ein Lämmlein, der zweite einen Korb mit Apfelspalten, der dritte einen Haushahn. Holla, holla, wär ich bald zadierer Neigerfeller. Einen schönen guten Abend geb euch Gott, ich komm herein ganz abends spät. Kleines Kindler, du, du leist ja auf am Wischel Struh. Weil ich hoor ohr dich geducht, hob ich der Auwurs mitgebrucht. Dor hoor ich noch a Lammler von mein jessjährig Stammler, Dors will ich da tun schenker, dors de tuest ur mich denker. Die Liebe ist Gruß, die Gabe ist klein. Ich wollt dich bitten, wenn du willst, mit mir zufrieden sein. Kleines Kindler, du, du, du, du leist ja uf am Wischler Struh, Struh, Struh. Weil ich hör o dich geducht, han i dir au was mitte gebrucht. Da hör i noch a paar Spoller vom jessjährige Winter erholer. Die Liebe ist groß, die Gabe ist klein. Ich wollte dich bitten, wenn du willst mit mir zufrieden sein. Kleines Kindler, du, du, du, du leist ja uf am Wischler Struh, Struh, Struh. Weil ich hör o dich geducht, hör ich dir au was mitte gebrucht. Da hör ich nu an Haushorn, da frie und spielte Krienkorn. Die Liebe ist groß, die Gabe ist klein, ich wollte dich bitten, wenn du willst, mit mir zufrieden sein. Alle singen. Laufet ihr Hirten, lauft alle zugleich, nehme Schalmeien und Pfeifen mit euch, lauft alle zumal mit freudigem Schall auf Bethlehem zum Kindlein in Stall. Wir gehen auf einen glühenden Plan und wünschen euch alle eine schöne gute Nacht. Forthin, forthin steht unser Sinn, wir müssen ja heute noch weiter marschieren. Der Weg, der ist uns auf Rosen gebaut, wir wollen uns gehen nach dem Himmel umschauen. Gelobt sei Jesus Christus. Alle ab, bis auf den Wirt. Ach Gott, was hab ich mir gedacht, dass ich bei später finstrer Nacht die Leute habe hinausgejagt. Hätt ich mir das gebildet ein, dass Jesus, Maria und Josef sollten sein, hätt ich sie lassen kehren ein. Jetzt und empfind ich großen Schmerz, den trag ich unter meinem Herz. Nun will ich laufen, was ich kann, und will auch meine Mühe nicht sparen, ich will schauen, wenn ich sie könnt treffen an. Adieu. Ab. Ende von Krippenspiel aus der Grafschaft Glatz.